weil ich fühl Sympathie und noch mehr für Fräulein Irma kaufte ich ihr ein Odeo. Dann erwarb ich für sie eine Platte meiner Firma mit dem Schlager der Saison. Ich brachte ihr die Platte hin, doch leider war ein Sprung darin. Als erfreut meine Maus schnell die Platte spielen ließ, da klang es aus dem Trichter raus. Holdes Kind, gestatte, es spricht für mich diese kleine Platte. Ich liebe dich, du bist, das weiß ich, eine ganz gescheite Kleine. Ich wünsch mir schon lange allein für mich gerade eine solche couragierte, nette, feine, solches schaffensfreudige Ding wie dich. Drum sei nett ein bisschen, mein liebes Kind, und gib mir ein Küsschen geschwind. Ich bekam keinen Kuss, sondern es nahm mich beim Kragen ihr Papa und warf mich raus. Meine Braut machte Schluss, ließ mir durch eine Freundin sagen, für mich wär sie nicht zu Haus. Die Platte flog mir nach im Schwung, ich nahm sie mit, trotz ihrem Sprung. Abends oft spiel ich dann diese Platte, weil dabei ich an die Irma denken kann. Holdes Kind, gestatte, es spricht für mich diese kleine Platte. Ich liebe dich, ich hab gehört, du hast ein Kind, mich Herz noch immer. Ich wünsch mir schon lange, denn ich bin schlau, gerade eine solche Sau, saubere, süße, nette, kleine, so ein viel geliebtes Ding wie dich. Drum sei nett ein bisschen, mein liebes Kind, und gib mir ein Küsschen geschwind.